Der Rattenkönig ist ein Kunstprodukt schalkhafter menschlicher Laune. Brockhaus Konversationslexikon, neue revidierte Jubiläumsausgabe 1902. Euer Hochedelgeboren, durchlauchtigster Herr Hofrat, wenn Sie wüssten, wie es in Saarbrücken zugeht, Sie würden es mir gewiss nicht verdenken, dass ich bisher in Rätseln mit Ihnen gesprochen habe. Aber wer die ersten Pflichten des Naturrechts mit Füßen zu treten gewohnt ist, von dem kann man nicht verlangen, dass ihm das Völkerrecht heiliger sein soll. Und dies ist leider vollkommen der Fall in dieser Stadt. Die Klugheit erlaubte mir nicht, Ihnen alles zu schreiben, was ich dachte, und notwendigerweise musste ich unvollständig bleiben. Nun hat aber der Zwang ein End, denn dem Fürsten sei es Dank, schreibe ich nun dieses in einer kaiserlichen freien Reichsstadt. Wenn Sie, schätzbarster Freund, Geduld genug haben, mich anzuhören, so sollen Sie hier eine zusammenhängende Geschichte meines Aufenthalts in Saarbrücken finden. Können Sie sich auf einige Augenblicke an die Stelle eines 15-jährigen Mädchens setzen, das zum ersten Mal sein bisschen Reiz auf einen maskierten Ball wagt? Mit dem festen Vorsatz, sich niemand zu entdecken, tritt es in den Saal, hört ungerührt sich 100-mal im Bon Ton Bromasque nennen, glaubt sicher, bis ans Ende sein Inkognito halten zu können. Auf einmal werden ihm die nämlichen Höflichkeiten in einem Ton, der den Schein des Wahren hat, nochmals gesagt. Es wird stolz darauf, wünscht sie verdient zu haben und zieht die Spitzenmaske ab. Mit weniger Veränderung ist dieser Fall auch der meinige. Aber welch eine Demaskierung. Man sucht schon. Aber was wollen Sie? Es ist alles gesagt. Hören Sie, das Fest beginnt. Aber bedenken Sie doch, ein Dichter bei Hof, das hat es in Saarbrücken noch nicht gegeben. Ein Dichter hier, worüber regen Sie sich auf? Er ist als Lehrer engagiert. Der Präsident hatte keinen Dichter im Sinn, als er einen Lehrer für seine Söhne sucht. Lehrer und Dichter, Dichter und Lehrer, was ist das für eine Kombination? Ich frage Sie und erwarte eine Antwort von Ihnen. Sind Sie der Meinung, dass Dichter und ehrsame Leute bei Hof gehören? Denken Sie an den Besuch des Herrn Goethe vor 4 Jahren. Der verbindliche Empfang, 3 Tage lang gastfreie Bewirtung, besser als die Herren Freunde aus Straßburg es erwarten durften. Dazu die Gediegenen, die Gelehrten, die gelandeten Bekanntschaften. Und was hört man später aus Straßburg? Allerlei über das genussreiche Leben des Fürsten. Ja, die Herren Dichter haben Stoff genug zur Unterhaltung. Das ist alles bekannt. Erwarten Sie eine unangenehme Wiederholung? Erwarten Sie eine unangenehme Wiederholung? Allerdings. Gut, wenn Sie Wert darauf legen, werde ich Ihre Befürchtung hinter meinen Gärten bringen. Ein Geburtstagsfest bei Hof ist die beste Gelegenheit. Was meinen Sie? Alle Welt ist versammelt, die Krähen der hohen Herrschaften und die Vertreter der niederen Stämme. Es fehlt niemand. Alle sind da. Soll ich lauter sprechen? Bitte nicht, wenn Dichter bei Hof sind. Wissen Sie also, hochgeehrtester Herr, dass Ihr Korrespondent ein geborener Straßburger ist, welchem der Herr Präsident von Günderode in Saarbrücken die Erziehung seiner Söhne anvertraut hat. Und jetzt so lebt er in einer Gegend, die fast ebenso barbarisch ist wie sein Vaterland. Lassen Sie mir Gerechtigkeit widerfahren und glauben, dass es meine Schuld nicht sein wird, wenn meine Bemühungen in hiesigen Gegenden dem guten Geschmacke Beförderer aufzutreiben, fruchtlos sein sollten. Und ich spiele auf meiner Gitarre. Sie macht Tatin, sie macht Tatin, sie macht. Falalalala, falalalala, falalalala, falalalala, falalalala, falalalala, falalalala. Jeder kennt mich im ganzen Land, bin der Mann nur mit seiner Gitarre. Sie macht Tatin, sie macht Tatin, sie macht. Falalalala, falalalala, falalalala. am Reiz gehört, das begeistert auch meine Gitarre. Sie macht Tatin, sie macht Tatin, sie macht. Der ganze Liebreiz hat mich betört, so spiele ich auf der Gitarre. Sie macht Tatin, sie macht. Ich bin ein Dichter aus Frankenland, doch ein Riss geht durch meine Gitarre. Ich steh mit dem Rücken an der Wand und ein Misston zerreißt die Gitarre. Was ist das für ein Mensch? Ein Dichter, ein junger Straßburger Jurist und Dichter. Ein Spielmann, aber ein trauriger Mensch. Das ist wohl nicht das Richtige für ein Geburtstagsfest. Es wird uns die Laune verderben. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir auf unsere Kosten kommen. Mit einem traurigen Dichter wird dafür keinen Staat machen können. Was soll er mit einem Hans Wurst anfangen? Soll er einen Narren engagieren? Soll er einen Gag in sein Haus holen? Sie philosophieren, gnädigst. Seien Sie fröhlich. Trinken Sie lieber. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Wir sind nicht dazu da, uns die Köpfe zu zerbrechen. Sicher nicht. Dem Fürsten sollen wir gefallen. Niemanden sonst. Kein großes Lebenswerk. Aber was wollen Sie? Wir gehen auf und ab und nicken mit dem Kopf. Wir stehen da und recken die Hälse. Das ist alles, was wir tun können. Aber ist das nicht? Ein Dichter muss wohl etwas mehr zu bieten haben. Ein Dichter darf nicht scheuen. Nicht scheuen. Nicht scheuen. Was soll er denn? Was muss er denn? Die Weisheit wieder keulen. Ein Dichter darf nicht scheuen, nicht scheuen, nicht scheuen. Was soll er denn? Was muss er denn? Muss seine Perlen streuen. Champagner, Feuer und Flamme. Der Dichter soll nicht ewig weinen, nicht ewig Arme lecken. Die Barden müssen Männer sein und weise sein, nicht gecken. Sie liegen vor den Säulen. Schon unter die Zoten zählt. Hochedel geborener, hochgeehrter Herr Hofrat, vor ein paar Jahren fand der Zensurbeamte zu Straßburg einige Stücke von mir sehr frei und ordnete damals Druckverbot an. Seite 30 fürchtete er sich vor dem Bannstrahl unserer Theologen wegen dem Wort selig. Und Seite 72 vor dem Stricke des Dominikus und dem langen Mantel des Loyola. Die Notenseite 112 und 113 hielt er für Pasquillen. Und bei der ersten Strophe, Seite 166, hielt er sich schon die Augen zu, aus Furcht, die Weiber möchten sie ihm auskratzen. Kurz, er gab mir mein Werkchen zurück, lispelte ein »Es tut mir leid« und ich zog aus. Nun soll sich einer unterstehen und mir die Sitten der Straßburger verdächtig machen. Wie unschuldig, wie rein, wie untadelhaft muss nicht die Stadt sein, in der man ein Lied von einem Kuss und einem Mädchenbusen schon unter die Zoten zählt. Schäferin alleine und er sprach von Liebe ihr. Weißt du nicht, sagt er, du Böse, wie ich treu dir immer bin. Nimmer ich mich von dir löse, ist doch noch so streng dein Sinn. Wäre leichter meine Seele, wär das Schicksal milder mir. Mehr als eine andere Schöne hat mich rächen wollen an mir. Warum bin ich nicht gegangen, hätt mein Glück gefunden schon. Und es hätten mich gefangen, andere Augen, anderer Ton. Seufzer unterbrachen sein Gestöhn und taten kund. Diese Tränen lauter sprachen als ein wortgewandter Mund. Sie einander in sich gaben, heimlich war ihr Liebeswahn. Kenn ich welche, doch die haben es für weniger getan. Leere Worte, leere Klagen, leeres Hirn und leeres Stroh. Was die zwei Geliebten sagen, macht sie nicht im Herzen froh. Fürstengunst und Fürstengalle liegen beieinander dicht. Zeigt der Herr die scharfe Kralle, finden sich die beiden nicht. Jetzt war er ein bescheidener Mensch, ein gutmütiger Zeitgenosse. Eine Lokalgröße. Immer hat er sein Licht unter den Scheffel gestellt. Immer ist er im Hintergrund geblieben. Immer hat er nur im Verborgenen geblüht. Ja, er hat sich bezähmt. Ja, er hat sich in Schranken gehalten. Ja, er hat die Grenze nie überschritten. Er hat den Schmerz verbissen. Er hat seine Leidenschaft bekämpft. Er hat sein Kreuz auf sich genommen. Da kann wirklich einer sagen, was er will. Er hat brav seine Studien zu Ende gebracht. Er hat fleißig die Rechte studiert, wie viele literarisch gesonnenen Jünglinge seiner Zeit. Aber er fühlte keine rechte Lust. Ihm fehlte die Berufung, die Liebe zu seinem Studium. Wie den meisten literarisch gesonnenen Jünglingen seiner Zeit. Er sprach vom Schneckengang der Madame Justitia. Da saß er mit Salzmann am Mittagstisch bei den Jungfern Laut in der Krämergasse. Da saßen Goethe und Lerse, da saßen Lenz und Melzer. Jung Stilling spitzte seinen Mund, er rückte seinen Haarbeutel zurecht und sagte, noch einer fand sich ein, der sich neben Goethe hinsetzte. Von dem will ich nicht mehr sagen, als dass er ein guter Rabe mit Pfauenfedern war. Ja, und Goethe schlug ein Bein über das andere, er legte einen Finger an die Nase und sagte, lassen Sie mich vorübergehend nur der Folge wegen noch eines guten Gesellen gedenken, der doch auch mitzählte, obgleich er von keinen außerordentlichen Gaben war. Er hieß Wagner. Ach Gott, er war so ausgezehrt, dass er aus nichts als Haut und Knochen bestand. Seine Gesichtsbildung war mehr faunisch als natürlich oder menschlich. Er war zum Verhöhnen geboren. Ein guter Rabe mit Pfauenfedern. Endlich sind meine Wünsche erfüllt worden. Der 17. Hornung war der für mich merkwürdige Tag, an dem ich Straßburg verlassen habe. Ich habe nun also die Erziehung der jungen Herren von Günderode auf mich genommen und ich habe die beste Hoffnung, mit meinem Entschluss immer so zufrieden sein zu können, als ich es jetzt bin. Der Herr Baron, welcher Präsident ist bei den hiesigen Gerichten, ist der liebenswürdigste Mann von der Welt und einer, der wahrlich zum Wohltun geboren ist. Das Glück, in seiner Gesellschaft zu sein, ist schon allein unschätzbar. Er hat eine sehr schöne Bibliothek, die ich mir trefflich zunutze mache. Es kommt niemand besser mit ihm zurecht als ich. Deshalb halte ich auch für meine Pflicht, ihn niemals länger als eine Viertelstunde zu verlassen. Ich empfehle mich, durchlauchtigster Herr. Wie war noch sein Name? Er heißt Heinrich Leopold Wagner. Ein nicht gerade anziehender Name. Sie haben recht. Sehr allgemein gebräuchlich. Ein Mensch aus dem Volk, der es mit Ehrgeiz zu etwas bringen will. Es wird schon über ihn geredet. Sie lieben das Künstliche, gnädigste Marquise. Ich errate es an Ihrem Interesse. Die Putten aus Stein, die Rosenbeete im Park. Ihr Auge steht nicht still und möchte wohl auch auf dem Dichter ruhen. Ja, ich liebe die Hand der Kunst. Das übersetzte Spiel, die verwandelte Ruhe. Warum missbrauchte so starrsinnig das schöne Gitarrenspiel? Nichts als Vorwitz und Angabe. Aber was ist er schon? Ein Niemand, eine tote Ziffer, eine Null. Er ist der Ehrgeizling, der sich in den Vordergrund drängt, die neue Generation. Wer weiß, es ist vielleicht etwas im Gange, das schwerer wiegt und bitterer schmeckt hinterher. Das sollte mich aber wundern, liebe Freundin. Es heißt, er sei ein richtiger Dichter aus dem Kreis um Herrn Goethe in Straßburg. Na schön. Wir werden ihn heute heraus hören. Mit der Sprache, kluger Marquis. Ach, wissen Sie, ich traue einem Dichter nicht viel zu. Verse und Reime, ein Griff in die Leier, ein Schlag auf die Harfe. Was ist das schon? Und was will er damit? Will er uns nützen oder ergötzen? Vielleicht sind die echten Dichter allwissend. Aber bitte, gnädigste Freundin, ist das nicht zu viel? Denen die Kenntnis der Welt angeboren ist. Oh, viel zu viel Ehre und Anbetung. Das Gedicht man drängt für nach den drinnen. Prinzen. Kommen Sie, hören wir uns das Geburtstagsgedicht für den kleinen Prinzen an. Das Weltverständnis aus dem Mund des wahren Menschen. Ist das nicht zum Lachen? Der Fuchs als Gratulant. Eine Fabel ihrer Durchlaucht den Prinzen Heinrich von Nassau-Saarbrücken den 9. März als an seinem 5. Geburtstag zugedacht. Einst feierte des Königs aller Tiere des Löwenprinz den Tag, der ihn gebar. Dass dieser frohe Tag ein Fest fürs Tierreich war, glaubt mir ein jeder ohne Schwür. Der Waldbewohner wilde Schar putzt nun, um recht bei Hof zu glänzen, den Pelz sich aus und bringt mit 100 Referenzen dem Prinzen ihren Weihrauch dar. Der Vorsaal wimmelte von steifen Gratulanten, die ihren Witz bald auszukramen brannten, und jeder pries in seines Königs Sohn prophetisch sicher jetzo schon die künft'ge Zierde von dem Thron. Der Fuchs in Sonderheit, der zählte jede Tugend, die unser Prinz schon in so früher Jugend versprach, uns an der Pfote her. Er wies wie tapfer, klug und unermüd er wär. Ei, denk doch, murrte hier ein Kater, lobt oder schimpft dein dumm Geschwätz ihn mehr? Ist denn der Löw umsonst sein Vater? Der Katerprinz mag wohl die Ursache sein, warum wir dir kein Lobgedicht heut weihen. Das ist er also, der einzige wahre Mensch, das Weltverständnis in der Nuss. Aber schämen Sie sich doch, Marquis. Eine schöne Unterhaltung in Versen, wunderbar im Reim. Es ist ein Glück, dass unser Prinz noch ein Kind ist und nicht begreift, was da gesagt wird zu seiner Ehre. Stellen wir uns vor, wenn unser Prinz ans Denken kommt und solche Fabeln später liest. Das ist der Dank für Dichtkunst in Saarbrücken. Was ist mit unserem Dichter geschehen? Der hat nicht viel Zukunft. Mit solch einem lockt man keinen Hund hinterm Ofen vor. Nach solch einem kräht kein Hahn. Solch einer macht den Kohl nicht fett. Nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn wir uns da mal nicht in den Finger schneiden. Ach, nicht der Rede wert. schaue Schäfer spiele ringsumher, Wangen rot und Augenbraue, Mund und Nase dumm und leer. Aber ich allein vertraue niemand mehr und liege quer. Und was ist nun mit Ihrem Dichter, Marquise? Er schreckt nicht davor zurück, als Bösewicht aufzutreten. Lassen Sie uns für einen Augenblick ins Freie gehen. Die frische Luft tut Ihnen wohl besser als Atem aus dem Dichtermund. Es hat mir die Sprache verschlagen. Atem aus dem Dichtermund, den herben Wetterwerben. Der Dichter aus dem Untergrund schlägt Kerben mit den Verben. Der Dichter aus dem Untergrund will werben und werben. Der Atem aus dem Dichtermund wird sterben. Und verderben. Phaeton. Eine Romanze den durchlauchtigsten Fürsten und Herrn Ludwig, Fürsten zu Nassau, Grafen zu Saarbrücken und Saarwerden, Herren zu Lahr, Wiesbaden und Itzstein in tiefster Ehrfurcht erzählet. Herr Epaphus, ein Spötter der Menschen und der Götter, sprach einst dem Prinzen Phaeton und seiner Frau Mama zum Hohn, er wäre nicht des schönen Phöbus Sohn. Prinz Phaeton, der Blöde, erschrak ob dieser Rede, lief auf der Stelle zu Mama und schrie, sobald er sie ersah, ist Phöbus dort gewiss auch mein Papa? Nun frag ich 100 Frauen, ob sie sich wohl getrauen, wenn man an sie die Frage tut, mit frischem, unerschrockenen Mut zu sagen, ja, du bist meins Mannes Blut. Ja, ja, dein junges Leben hat Phöbus dir gegeben. Und jeder, der was anderes spricht, ist mir ein Schelm, ein Bösewicht, sprach die Mama. Jedoch, ich schimpfe nicht. Und könnte es Phöbus wagen, das Gegenteil zu sagen, so wär allein mein Phaeton geh selbst zu deines Vaters Thron. Ich weiß gewiss, was geht denn da eigentlich vor? Ist dem deutschen Dichtern gar nichts eilig? Ihn eiligst zu begrüßen, lief nun auf schnellen Füßen Prinz Phaeton. Doch fiel ihm ein, Gott Phöbus sagt gewiss nicht nein, wenn ich ihn frag. Hier muss ich klüger sein. Ein Narr ist, der ihm saget, was für ein Gram ihn naget. Er muss zur Linderung meiner Pein mir seinen Sonnenwagen leihen. Dann glaub ich erst, sein echter Sohn zu sein. Kaum war er ihm so nahe, dass ihn der Vater sahe, so band er ihn durch einen Schwur, auf 24 Stunden nur den Wagen ihm zu leihen, auf dem er fuhr. Der Vater musste weichen, dem Sohn die Zügel reichen. Nur sprach er noch zur guten Nacht, Geliebter, nimm die Pferd in Acht und bleibe stets im Gleis, das ich gemacht. So stolz wie dumme Pfauen und hübsche junge Frauen fuhr jetzt Prinz Phaeton einher und dacht, als ihm der kleine Bär den Tag bot, welch ein großer Held er wär. Wohin soll denn das noch führen? Das ist Schnüffelei, das ist Drecksuchen, das ist Brunnenvergiftung. Dazu von einem Dichter müssen wir uns das gefallen lassen. Allein nach wenig Stunden war alle Freud verschwunden, die raschen Pferde wurden toll und Phaeton von Schrecken voll verfehlt den Weg, den er sie führen soll. Bald nahten sich die Schimmel in wilder Wut dem Himmel. Hier zitterte vor der Gefahr, weil schon das Nektarfass sogar vertrocknete, der großen Götterschar. Selbst Zeus, der dann nur zittert, wenn Juno ihn erbittert, vergaß, von Furcht und Zorn entbrannt, wie nah der Fuhrmann ihn verwandt und waffnete mit Blitzen seine Hand. Schon bei dem ersten Streiche war Phaeton zur Leiche. Und was noch mancher Pferdenarbeit bald mehr bedauern wird, sogar der schönste Zug, der je gesehen war. Kein schöneres Monumente erbaut sich der Regente, der seine Kräfte nie studiert, beim kleinsten Sturm den Kopf verliert und alles nur nach seinem Wahn regiert. Da steht ja eine beispiellose Hetze und Verlästerung des Staatsoberhauptes bevor. Da wird ja rücksichtslose Agitation betrieben. Das ist ja verleumderisch, das ist ja denunziatorisch. Es ist wirklich empörend, wie falsch und verzerrt gewisse Dinge am Kochen gehalten werden. Unerhört, unerhört, unerhört. Ich wollte es keinem Dichter raten, dem oder jenem Potentaten dies launigte Gedicht zu weihen. Schnell wird ein Schmeichlerschwarm o Krimen läse ja, schreien. Ist das etwa nicht? Krimen läse Majestat. Ist das gar nicht vorsätzliche Majestätsbeleidigung? Ist das nicht Unruhestiftung? Offener Aufruhr, Revolution. Eine beispiellose Belästigung auf unserer Stadt. Die verantwortungslose Kräfte der deutschen Linksintelligenz. Halbintellektuelle Hanswürste. Doch dir, o Fürst, für dessen Leben viel tausend gern ihr eigenes geben. Dir, der du Nassaus Land entzückst, nicht einen deiner Diener drückst, selbst mich mit deinem Schutz beglückst, dir darf ich es schon wagen, Prinz Phaetons verwegenes Betragen im Tone der Romanze herzusagen. Wer dich nur kennt, der denkt gewiss dabei, die Muse schilderte den schlechtesten Regenten, damit die Hörer fühlen könnten, wie himmelweit der Abstand sei von einem Phaeton zu Ludwigs Konterfei. Ach nein, ach Gott, ach nein. Mit meinem Phaeton ist es mir sehr hinderlich gegangen und Sie, wertester Freund, könnten mir einen großen Dienst tun. Der Fürst hat es sehr geneigt aufgenommen, mir auch ein sehr verbindliches Handbriefchen geschickt. Aber kaum war es in der Stadt herum, so fanden sich die Frauenzimmer insgesamt, ich weiß gar nicht, wo sie ihre Eigenliebe hatten, ganz erstaunlich beleidigt und ergrimmt. Die Chapeaux raunten sich in die Ohren, es wäre die bitterste Satire auf den Fürsten, die sich denken ließe, und wunderten sich, dass der Fürst so still dazu schweige. Bref, um en faire un crime. Ne voudriez-vous pas être mon vengeur? Und in den Frankfurter Anzeigen, die der Fürst und die halbe Stadt liest, nicht mir, nicht meinem Gedicht, sondern dem Fürsten selbst, der ein solches Lob verdient, ein Kompliment machen. Vielleicht öffnen Sie dadurch unseren Herrn Höflingen den Hirnkasten. Zum wenigsten sichern Sie mich gegen alle falsche Auslegung. Aber wenn der Fürst darauf besteht, und es ist wahrscheinlich, dass es sich anders verhält und ich gehen muss, so wird der Herr Präsident um desto eher nachgeben müssen, da er vor länger als einem Halbjahr ohnehin das Opfer seiner Redlichkeit geworden und in Ungnade gefallen ist. Wenn Sie mir also, Soumain, eine vorteilhafte Stelle als Sekretär oder Reisekompagnon auswirken können, so will ich mich bestens empfohlen haben. Jetzt steht er da mit nichts. Ein geprügelter Hund. Ein begossener Pudel. Ein verjagter Köter. Wem es bei uns nicht passt, der kann ja gehen. Der kann ja rausgehen. Der kann rüber gehen. Der braucht aber nicht wiederzukommen. Wir halten niemanden fest. Wir legen keinen Wert auf Unruhestifter. Wir sind nicht der Picht auf den eigenen Totengräber. Nein, unser Leben geht weiter. Seitdem ich weiß, dass Herzensblut und Güte siegen, hab ich Mut und muss an jedem Tage den schüchternen Schäfer sehen. Was ich nur wenig hab, gab ich ihm doch immer mehr her, nämlich die warme Glut tut immer im Herzen gut. Sein Wort ist klar, sein Wort ist wahr, er scherzt mit mir, er darf es ja. Oft findet er nicht den feinen Ton, aber was macht er schon? Gibt es ein gutes Wort, fort bin ich aus Liebe schwach. Ach, aber die warme Glut tut immer im Herzen gut. Streng und ist er stolz, so ist sein Herz doch nicht aus Holz. Ich habe nicht darum gewankt, dass er ans Ziel gelangt. Was du in Liebeslust tust, kommt er sogleich zurück. Glück, siehst du die warme Glut, tut immer im Herzen gut. Seitdem ich weiß, dass kühne Wut und Wahrheit siegen, hab ich Mut. Und will an jedem Tage den kämpfenden Bruder sehen. Unsere Waffe ist List, Wörter dem schärfsten Schwert wert. Nichts als die kühne Wut tut immer im Herzen gut. Ist das nun die neue Musik? Ist das die Stimme mit dem Tremolo der Zukunft? Wir wenden uns entschieden gegen einen Missbrauch des Taktstockes zum Einüben revolutionärer Rhythmen. Wir sind für den Paukenschlag als musikalisch-dramatisches Moment. Wir sind aber gegen diesen Paukenschlag, wenn er klassenkämpferisch umgedeutet und als Startsignal zur Systemveränderung eingesetzt werden soll. Unsere Bühnen sind keine Schauplätze für missglückte Politextremisten. Das Volk der Dichter und Denker, die Problematik des Begriffs wird ja nicht verkannt, ist nicht mehr gefragt. An seine Stelle drängt sich ebenso penetrant wie lautstark eine nach eigenem Selbstverständnis elitäre Gruppe von theoriebesessenen Aktivisten und pseudoproletarischen Weltverbesserern. Es gibt in Deutschland eine literarisch-journalistische Subkultur, die sich als Verleumdungsmaschinerie betätigt. Das sind nicht die Edlen des Geistes, das sind nicht die Intellektuellen, das sind nicht die, gleichgültig wo sie stehen, rechts, links, in der Mitte, mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben, sondern diejenigen, die bewusst politisch Andersdenkende diffamieren, herabsetzen, verleumden, beleidigen, mies machen, madig machen, vor der Öffentlichkeit verächtlich machen wollen. Wir haben das oft genug erlebt und hier haben wir allerdings erklärt und werden das auch in Zukunft tun. Das sind für uns Dreckschleudern. Die Täter könnten nicht so planen, vorbereiten, durchführen und flüchten, wenn sie nicht eine Schutzschicht von Sympathisanten hätten. Und wer ist das? Künstler und Schriftsteller. Die Bombe und die Maschinenpistole sind das Ende der Kette. Am Anfang der Kette stehen die Verfälscher der Wertordnung, stehen die Vergifter der Sprache, stehen die Verführer der Begriffe. Nun ist es also soweit. Der Herr Präsident selbst bezeugte zwar seine Zufriedenheit mit mir, aber diesem gab man kein Gehör. Man schrieb es seiner schwachen Gesundheit zu. Ich wollte mich in Gegenwart des Herrn Präsidenten rechtfertigen. Das wollten aber die Herren nicht. Ich sollte zu ihnen ins Schloss kommen. Mich mit dem Gesindel, das ihr Vorzimmer nicht verlässt, konfrontiert zu sehen, das wollte ich nicht und requisierte sie als parteiisch. Ich bat mir Kommissaren aus. Das wollte der Herr Präsident nicht. Was konnte ich also tun? Nichts als die Sache gehen lassen, wie sie eben wollte. Denn ihr Plan, mich zu stürzen, mochte schon gemacht sein. Um diese Zeit hielt ich um meinen Abschied an, ohne ihn erhalten zu können. Ich betrieb die Beschleunigung, so gut ich konnte, und inzwischen musste ich eine Beschimpfung von Seiten des Fürsten ertragen, die aber doch noch so beschaffen war, dass man sie in Saarbrücken, wo der ehrlichste Mann den größten Beschimpfungen ausgesetzt ist, noch ertragen konnte. Was sind denn das für Leute, die sich heutzutage Dichter nennen? Was sind denn das für Menschen, die nichts anderes im Sinn haben, als den Staat und seine Repräsentanten zu beleidigen? Diese Personen nutzen nicht nur alle Lücken der Paragraphen eines Rechtsstaates aus, sondern benehmen sich wie Tiere, auf die die Anwendung der für Menschen gemachten Gesetze nicht möglich ist. Pinscher und Uhus. Dichter für den Zoo. Da hört der Dichter auf, da fängt der Pinscher an. Aber sind nicht alle Pinscher äußerst kluge, höchst muntere und über alle Maßen jagdbegierige Hunde? Ihr Mut ist wirklich großartig. Und wenn man sagt, dass die Hässlichkeit diesen Hund schön mache, meint man natürlich die des Leibes. Denn geistig betrachtet muss der Hund als einer der Besten angesehen werden. So weit haben wir es also gebracht. Zu einem zoologischen Garten. Roter Adler. Rote Falken. Das sind ja keine Falken. Das sind allenfalls Uhus. Ist nicht der Uhu der König der Nacht, die die Deutschen so lieben? Keine der Eulen wird so gehasst wie er. Sämtliche Tagvögel necken und foppen ihn. Selbst die Raubvögel lassen sich zur größten Unvorsichtigkeit hinreißen, wenn sie einen Uhu erblicken. Auch in Gefangenschaft zeigt er sich ärgerlich, sobald sich jemand dem Käfig nähert. Sein Schrei ist schrill. Wie kreischt und faucht er, wenn er eines Menschen ansichtig wird. Wie kichert er böse, wenn der Jäger mit der Flinte erscheint. Der Rechtsstaat muss Zähne und Klauen haben. Sein offensives Konzept muss einschließen. Die Gesetzgebung, einen verbesserten Verfassungsschutz. Sie muss personell und materiell unterstützt werden durch die Dienste der Kriminalpolizei des Bundes und der Länder, der uniformierten Polizei, der Schutzpolizei, der Bereitschaftspolizei, des Grenzschutzeinzeldienstes, auch des Zolles. Pfingstdienstag kam Resolutio Principis. Der Herr Präsident erhielt Mittagsbefehl, die nötigen Maßregeln zu nehmen, mich, Ihren gehorsamen Diener, Herr Hofrat, nach Verlauf zweier Tage mich nicht mehr in der Stadt betreffen ließe, ansonsten ich auf eine missliebige Art würde hinausgeschafft werden. Der Herr Präsident sagte seiner Regentschaft, dass es sonst gebräuchlich gewesen wäre, nur Schelmen und Spitzbuben zum Land hinauszujagen. Und auch diesen sagte man noch warum. Ich aber bin nicht so glücklich gewesen, dieses zu erfahren. Crainte de pis musste ich Freitagmorgens mit Sack und Pack unter den Tränen der gnädigen Frau und meiner Zöglinge fort nach Zweibrücken. Thank you. Ach, ich liebe die Brünette, die mich labt in meiner Brust. Und ich singe die Musette ihrem Reiz und meiner Lust. Darf sie meinen Mund zersprengen, küsst sie mich und ist nicht still. Aber wenn ich sie bedränge, ja, dann macht sie, was ich will. Hohe Herren zu betören, sie all ihre Reize gab, so dass die Galane schwören, sie zu lieben bis ins Grab. Doch dass keiner sie bezwänge, lacht sie laut und schäkert schrill. Aber wenn ich sie bedränge, ja, dann macht sie, was ich will. Welches Tändeln, welches Lachen ist ein anderer bei uns hier? Um die Eifersucht zu fachen, treibt sie oftmals Scherz mit mir. Sie schlägt über alle Stränge und gefällt sich nur im Spiel. Aber wenn ich sie bedränge, ja, dann macht sie, was ich will. Kleine Schranzen, mit den Wölfen heulen sie, müssen nach der Pfeife tanzen, beugen kriecherisch ihr Knie. In der Breit und in der Länge, Herrn und Damen, Zwang und Drill, machen, wenn ich sie bedränge, machen Sie dann, was ich will. Was bildet denn der sich ein? Der läuft mit dem Müllkübel herum und erwartet noch, dass man ihn respektiert. Das ist Klimavergiftung. Das ist Nestbesudelung. Das ist geistige Umweltverschmutzung. Mit Ungeziefer gibt es nichts zu diskutieren. Ungeziefer ist dazu da, dass man es ausrottet. Je früher und gründlicher, desto besser. Das sind Ratten und Schmeißfliegen. Aber keine Tiere mehr für den Zoo. Keine possierlichen Hausgenossen. Ich bitte Sie, sehen Sie in unsere Kurorte, sehen Sie in unsere Universitäten, sehen Sie in unsere Rundfunkanstalten. Da sitzen sie herum in einem Kilometer Umkreis wie die Schmeißfliegen um einen Kadaver. Die Schmeißfliege ist ein Zweiflügler, der seine Eier ablegt, sobald er aus weiter Ferne Fleisch und Kot und Dreck gewittert hat. Fieberkranke müssen mit großer Sorgfalt beobachtet werden, damit ihnen nicht eine dieser großen blauen Schmeißfliegen ihre Eier in die Nase oder an das Zahnfleisch ablegt, von wo aus die Maden bis zum Gehirn gelangen. Es hat nicht an Leuten gefehlt, welche behaupten, dergleichen Maden entstünden von selbst an faulenden Gegenständen und Aas. Und die einen Toten aufzehrenden Leichenwürmer seien nichts weiter als die sichtbaren Zeichen seines sündhaften Lebens. Ein gefährlicher Abschaum. Christus hätte von einer Schlangenbrut gesprochen. Aber was aus den faulen Eiern kocht, das waren nicht Schlangen, das waren Ratten. Fette, rote Ratten. Heute erleben wir das Gleiche wieder. Dass gewisse rote Wühlmäuse an allen Ecken und Enden nagen. Jetzt kommen sie wieder, die roten Systemveränderer, wie die Ratten aus allen Löchern heraus. Was wir in diesem Land brauchen, ist der mutige Bürger, der die roten Ratten dorthin jagt, wo sie hingehören, in ihre Löcher. Aber die Ratte ist ausgerüstet mit allen Begabungen, in leiblicher und geistiger Hinsicht. Verstand kann man ihr wahrlich nicht absprechen. Noch viel weniger eine berechnende List und eine gute Portion Schlauheit. Vom Keller an bis zum Dachboden hinauf, vom Prunkzimmer an bis zum Abtritt, vom Palast an bis zur Hütte. Überall ist sie zu finden. Albertus Magnus ist der erste Tierkundige, der sie als deutsches Tier beschrieben hat. Der Bischof von Autun verhängte Anfang des 15. Jahrhunderts den Kirchenbann über sie. Mit aller Gewalt gehört endlich dem roten Drecksgesindel so auf die Finger geklopft, dass es sich nicht mehr aus seinen Löchern wagt. Rote Brut, verrecke! Das ist deutsches Wort. Das ist deutsche Sprache. Das ist deutscher Umgangston. Sollen wir ein Volk von Kammerjägern werden? Heute heißt er Wagner. Und morgen? Und übermorgen? Morgen heißt er Schiller. Und übermorgen heißt er Heinrich Heine. Heinrich Heine, eines der größten Schweine. Es gibt zwei Sorten Ratten. Die Hungrigen und Satten. Die Satten bleiben vergnügt zu Haus, die Hungrigen aber wandern aus. Sie wandern viel tausend Meilen, ganz ohne Rasten und Weilen. Geradeaus in ihrem grimmigen Lauf, nicht Wind noch Wetter hält sie auf. Sie klimmen wohl über die Höhen, sie schwimmen wohl durch die Seen. Gar mancher ersäuft oder bricht das Genick. Die Lebenden lassen die Toten zurück. Es haben diese Käuze gar fürchterliche Schnäuze. Sie tragen die Köpfe geschoren, egal, ganz radikal, ganz ratzenkahl. Die radikale Rotte weiß nichts von einem Gotte. Sie lassen nicht haufen ihre Brut. Die Weiber sind Gemeindegut. Diese verdreckten Vietcong-Anhänger, die da öffentlich Geschlechtsverkehr treiben. Wir wollen keine Nihilisten. Wir wollen auch keine Anarchisten. Also weg mit ihnen. Mit Ratten und Schmeißfliegen führt man keine Prozesse. Der sinnliche Rattenhaufen, er will nur fressen und saufen. Er denkt nicht, während er säuft und frisst, dass unsere Seele unsterblich ist. So eine wilde Ratze, die fürchtet nicht Hölle, nicht Katze. Sie hat kein Gut, sie hat kein Geld und wünscht aufs Neue zu teilen die Welt. Die Wanderratten, oh wehe, sie sind schon in der Nähe. Sie rücken heran, ich höre schon ihr Pfeifen. Die Zahl ist Legion. Oh wehe, wir sind verloren, sie sind schon vor den Toren. Der Bürgermeister und Senat, sie schütteln die Köpfe und keiner weiß Rat. Die Bürgerschaft greift zu den Waffen, die Glocken läuten die Pfaffen. Gefährdet ist das Palladium des sittlichen Staats, das Eigentum. Nicht Glockengeläute, nicht Pfaffengebete, nicht hochwohlweise Senatsdekrete, auch nicht Kanonen, viel Hundertpfünder, sie helfen euch heute, ihr lieben Kinder. Sie sind hinterlistig, feige und grausam. Sie stellen unter den Tieren das Element der heimtückischen, unterirdischen Zerstörung dar. Niemand streitet dem elendesten und bösartigsten Wurm das Recht ab, den zu hassen, der ihn als Schädling erkannt hat und ihn vertilgt. Kann man es Ratten und Schmeißfliegen verdenken, dass sie dem Abfall und dem Aas ihre besondere Aufmerksamkeit schenken? Auf wen trischt man besser? Auf die Fresser oder den Fraß? Was sich aus dem Munde dieser Herren ergießt, ist das, worin sich Ratten und Schmeißfliegen am wohlsten fühlen, nämlich Scheiße. Heute helfen euch nicht die Wortgespinste der abgelebten Redekünste. Man fängt nicht Ratten mit Syllogismen. Sie springen über die feinsten Sophismen. Im hungrigen Magen Eingang finden nur Suppenlogik mit Knödelgründen, nur Argumente von Rinderbraten begleitet mit Göttinger Wurstzitaten. Ein schweigender Stockfisch in Butter gesotten, behaget den radikalen Rotten viel besser als ein Mirabeau. Und alle Redner, seid Cicero. Heute ist es eine einzige Ratte. Morgen ist es ein Rattenvolk. Ein Rattenschwanz. Ein ganzer Rattenkönig. Ja, im Freileben kommt unter den Ratten zuweilen eine eigentümliche Erscheinung vor. Mehrere von ihnen verwachsen untereinander mit den Schwänzen und bilden dann den Rattenkönig, den man sich in früheren Zeiten freilich ganz anders vorstellte als gegenwärtig, wo man ihn in diesem oder jenem Museum sehen kann. Früher glaubte man, dass der Rattenkönig, geschmückt mit goldener Krone, auf einer Gruppe innig verwachsener Ratten throne und von hier aus den ganzen Rattenstaat regiere. Heute weiß man, dass eine eigentümliche Ausschwitzung der Rattenschwänze ein Aufeinanderkleben derselben zur Folge hat, ist aber nicht imstande, etwas Sicheres darüber zu sagen. In Altenburg bewahrt man einen Rattenkönig auf, der von 27 Ratten gebildet wird. In Bonn, in Schnepfenthal, in Frankfurt, in Erfurt und in Lindenau bei Leipzig hat man andere Rattenkönige aufgefunden. Was sind sie denn, diese Herren? Quasi-Philosophen, möchte-gern-Theologen, selbsternannte Menschheitsbeglücker. Und dazu kommen in großer Zahl die verführerischen Pädagogen. Alle im Zustand ideologisch zementierter Ignoranz. Blind gegenüber den ökonomischen Wirklichkeiten. Der Rattenkönig, was das ist? Ein Kunstprodukt schalkhafter menschlicher Laune. Es sind so wenige hier, die mich fühlen, die mich verstehen können und die ich wieder fühlen und verstehen kann. Das ist ärgerlich. Ein einziger, auf den ich mich so lang freute, den hat das Donnerwetter fortgeschmissen. Nun sitze ich da und kau mir die Nägel ab. Und dann die unbedeutenden Kerls, die einem die Zeit und das Leben verderben. Hol sie alle, der Teufel. Ich mein grad, der Kirchturm legt mir auf dem Herzen. Jetzt kann ich nur noch Rattenpulver nehmen. In einer Gemeinschaftsproduktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Saarländischen Rundfunk hörten Sie Ein Ratten, ein Fest für den Rattenkönig von Ludwig Harig. Es sprachen Dichter Reinhard Virchow, erster Höfling Theophil Meyer, zweiter Höfling Ewald Liska, erste Hofdame Dietburg Spohr, zweite Hofdame Hanna Auersbacher, erster Mann Günter Stutz, zweiter Mann Matthias Kniesbeck, erste Frau Alice Bungert und zweite Frau Gretel Palm. Sänger Gabi Bollinger-Erb und Hans Bollinger. Regie Heinz Hostnich.